Was bedeutet Amen am Schluss des Vaterunser? Amen bedeutet, so sei es, so wünsche ich, so bitte ich den Herrn und so hoffe ich. Ja, diese allgemeine Zustimmung, Bekräftigung dessen, was man im Gebet gesagt hat.